deine Familie, er war ein glücklicher Mensch. Und seitdem, dass seine Frau nicht mehr am Leben ist, hat er das Leben irgendwie verpennt. Seine Kinder kommen ins Kinderheim und er war ganz allein mit dieser Situation. Jeden Tag nur gesoffen, denn es hat ihn zu sehr getroffen, dass seine Frau verstarb bei einem Autounfall. Er sah sich als den König seiner selbst. Bilder aus seinem Leben führten ihn durch die Welt der verlorenen Gedanken. Seine gespielte Maskerade hatte einen Teil von ihm verletzt. Trotz all seinen verborgenen Tränen stieg er auf und wieder ab, bis die Rolle seiner Persönlichkeit am Boden versank. Seine Frau, die letztes Jahr bei einem Autounfall verstarb. Er hat sich Rache geschworen an der Person, die seine Frau umbrachte. Doch im Endeffekt hat er sich nur an sich selbst gerecht, weil er nicht da war in dieser Situation. Und eines Tages ging er besoffen auf die Straße und dann hat ihn ein Auto überrollt. Was hat's ihm gebracht? Damit er mit seinem Leben bezahlt. So tief kann man sinken. Er war ein blinder Mann, der den Himmel nicht mehr sah, als seine Frau verstarb. Du kannst der stärkste Mann der Welt sein, aber wenn die Liebsten gehen, dann kann es dich zerbrechen. Als seine Frau verstarb, wollte er doch für seine Kinder da sein. Er wollte ihnen keine Trauer zeigen, keine Schwäche. Aber irgendwann kann auch der stärkste Mann zerbrechen, wenn seine Liebste stirbt. Und eines Tages, durch seinen Zuff, hat der Nachbar das Jugendamt angerufen. Dann haben sie auch noch ihm die Kinder genommen. Dann hat er nur jeden Tag gesoffen. Seine Freunde hatten ihm immer wieder gesagt, sie seien für ihn da. Aber er nahm sie gar nicht mehr wahr, denn zu stark war seine Trauer. Bis eines Tages besoffen auf die Straße ging und in ein Auto überrollte. So kann es gehen, wenn man die Welt nicht mehr sieht. Er war ein blinder Mann, der den Himmel nicht mehr sah, als seine Frau verstarb. Du kannst der stärkste Mann der Welt sein, aber wenn die Liebsten gehen, dann kann es dich zerbrechen. Er war ein blinder Mann, der den Himmel nicht mehr sah, als seine Frau verstarb. Du kannst der stärkste Mann der Welt sein, aber wenn die Liebsten gehen, dann kann es dich zerbrechen. Die waren jetzt 18, seine Kinder, jetzt waren sie erwachsen, sie wurden von diesem Heim entlassen. Aber wie es halt manchmal läuft, wenn der Kompass da ist und der hat keine Nadel, dann ist es schwer, die richtige Richtung zu finden. Dann kam der schlechte Umgang, dann kamen die Drogen und sie landeten in der Gosse. Sie wurden kriminell. Leider läuft es immer so. In den Großstädten, da wo die Knospen erblühen und dann verwelken.